Abschnitt 3 aus Der Kaiser von Utopia. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Kaiser von Utopia von Paul Scheerbart, Kapitel 19 bis 27. Kapitel 19. Im Luftwaggon. Der Herr Sebastian aß nun in des Kaisers roten Mantel, aber ohne weißen Bart, sehr ärgerlich seine Servelawurst. Und zu derselben Zeit saß der Kaiser im Luftwaggon des Herrn Sebastian und aß Kaviar und warmes Rostbrot, während die drei Maschinisten die Abfahrtsmanöver leiteten. Der Waggon wurde langsam durch Röhrenfüße, die sich mechanisch verlängerten, immer höher gehoben. Dann breiteten sich die breiten, sehr beweglichen Flügel aus. Und dann begannen hinten die Schraubenräder zu arbeiten, und das Luftfahrzeug schwebte zu den Wolken empor und hielt sich anfänglich über der Meeresküste. Der Führer des Luftwagens, Herr Schlaggenborg, betrat die Veranda, in der der Kaiser Philander sein Abendbrot verzehrte und dabei durch die großen Glasscheiben nach Westen blickte, wo die Sonne im Meere in großer Farbenpracht unterging. Herr Schlaggenborg setzte sich dem Kaiser gegenüber und langte ebenfalls zu. Ein längeres Schreiben des Herrn Sebastian hatte die drei Maschinisten genau informiert, wie sie sich seinem Freunde gegenüber zu verhalten hätten. Dass dieser Freund der Kaiser selber war, wussten die drei nicht, doch dass er ein einflussreicher Mann und Bartmann genannt werden sollte, das wussten die drei Maschinisten. Auf ihre Verschwiegenheit konnte sich der Kaiser verlassen, und Herr Schlaggenborg war ein gebildeter Ingenieur. »Es wäre nun«, begann Schlaggenborg, »mir sehr erwünscht, wenn ich wissen könnte, wohin die Fahrt gehen soll.« »Oh«, versetzte Bartmann, »darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Fahren wir doch, solange es noch hell ist, über dem Meere, und vielleicht landen wir dann an einem Leuchtturm, wo ihnen die Lotsen bekannt sind.« »Soll geschehen«, sagte Schlaggenborg, gab's weiter durch Sprachrohr und entkorkte eine Porterflasche. Bartmann sah in die Farbenpracht des Sonnenuntergangs und sagte leise, »Ich muss Ihnen schon erklären, Herr Schlaggenborg, dass ich ein etwas sonderbarer Mensch bin. Ich habe Jahrzehnte hindurch fernab vom Weltgetriebe wie ein Einsiedler gelebt und möchte nun das Leben kennenlernen. Oder, wie ich zu sagen pflege, ich möchte hinter das Leben kommen. Ich möchte hinter jedem Baum und hinter jedem Fels und hinter jedem Sonnenuntergang noch mehr sehen, das, was eigentlich dahinter ist, die eigentlichen Lebensnerven, die Triebfeder, den Mechanismus. Sie verstehen wohl.« »Oh ja«, sagte da der Schlaggenborg, »das möchte ich auch wohl. Das Uhrwerk in der Natur kennenlernen, alle Maschinenteile, das ganze Kraftarrangement. Es ist mir das eigentlich ganz geläufig, da ich als Maschinentechniker immer gewohnt bin, überall die Schrauben aufzuschrauben und in das Innere zu sehen.« »Nicht so ganz«, bemerkte der Bartmann, »verstehen wir uns. Ich möchte mir den Duft der Natur in kondensierter Form als Parfüm aufnehmen. Ich möchte die Quintessenz des Lebens haben. Aber darüber sprechen wir wohl noch öfters. Wichtig ist mir auch, hinter die Menschen zu kommen. Auch den Menschen möchte ich unter die Haut sehen. Ich möchte sehen, ob die innerlichen Freuden des Menschen sehr groß sind. Ob die Menschen auch nicht im Kaiserreich Utopia verlernt haben, ein innerliches Leben zu führen. Das äußerliche Leben ist in Utopia so bequem und angenehm, dass ich fürchte, das innerliche Leben könnte zu kurz kommen.« »Ein bisschen viel auf einmal«, entgegnete Herr Schlaggenborg. »Verzeihen Sie gütigst, dass ich nicht gleich so folgen kann. aber ich werde mir die größte Mühe geben, ihren interessanten Auseinandersetzungen mir verständliche Seiten abzugewinnen. Einstweilen muss ich bitten, mich zu entschuldigen. Ich muss nach den Maschinen sehen. Und er ging, und der Kaiser saß da und starrte in den Sonnenuntergang und in die Farbenpracht des Meeres, die tief unten flackerte und brannte. Und die Augen des Kaisers sahen die goldenen Ränder der Wolken und die Glanzlichter in der Tiefe, und er wollte dahinter kommen, hinter dieses große, mächtige, schäumende Leben. Kapitel 20 Lotte Wiedewitt. Herr Moritz Wiedewitt kümmerte sich aber um den großartigen Sonnenuntergang ganz und gar nicht, ließ die ihm verliehene Kaiserkrone im Hofzuge sorgfältig verpacken und machte dann in Schilder Einkäufe, wobei er sich mit Wohlgefallen immerzu Grandiosität titulieren ließ. Der Interimskaiser kam dann in bester Stimmung nach Hause, um endlich Abendbrot zu essen, aber die Lotte hatte bereits von der Ratssitzung gehört und zu allem ganz ratlos mit dem Kopfe geschüttelt. Sie konnte es einfach nicht glauben, dass ihr Moritz für ein Jahr nach Ulalaipu gehen sollte und dort Kaiser sein. Nein, das konnte sie nicht glauben. Sie vermutete, dass dahinter bloß wieder ein abenteuerlicher, unnützer Narrenstreich stäke. Und als nun der Moritz endlich nach Hause kam, empfing ihn seine Frau mit einer Gardinenpredigt, die sich gewaschen hatte. Was soll denn das nun wieder? Leben wir hier denn wirklich im Tollhaus? Bin ich dazu mit dir nach Schilder gezogen, um hier bloß mit dir tolle Streiche anzugeben? Haben wir nicht schon genug mit unserer Wirtschaft zu tun? Geht hier zu Hause alles drunter und drüber? Wir haben nicht das Nötigste, und zu dummen Streichen ist immer das Geld da? Du wolltest doch noch die eingelaufenen Briefe beantworten. Und jetzt willst du wieder Kaiser werden? Schämst du dich denn gar nicht? Ich habe nichts Vernünftiges anzuziehen, und du denkst dir bloß windige Geschichten aus. An unser Wäschespind solltest du doch denken. Der Tischler macht es nicht fertig, und du hast mir doch versprochen, das olle Spind noch in diesem Monat fertig zu machen, damit ich endlich weiß, wo ich mit den paar plundrigen Sachen hin kann. Aber statt zu arbeiten, willst du Kaiser werden. Es ist unerhört, du solltest dich doch vor den Nachbarn schämen. Und dann schimpfte die Lotte, dass die Wände dröhnten, damit es alle Nachbarn hören konnten, was für ein verrückter Kerl dieser Moritz war. Aber da riss auch dem Moritz die Geduld, und er brüllte: »Mach das Abendbrot fertig, in einer Stunde muss ich nach Ulalaipu fahren.« »Fällt mir nicht ein«, schrie die Lotte, »mach dir dein Abendbrot allein. Ich bin lange genug dein Paschulke gewesen. Ich will jetzt ein anderes Leben genießen.« Da wurde der Interimskaiser so wütend, dass er eine Porzellanvase ergriff und sie auf den Fußboden schleuderte, dass die Porzellanstücke zum dreieckigen Fenster hinausflogen. »Bin ich denn verdammt«, rief er grimmig, »ewig und immer mit diesem verrückten Weibe zu leben? So bleib du hier, ich fahre allein nach Ulalaipu.« »Fahre, wohin du fahren willst«, sagte die Lotte, »ich werde wissen, was ich zu tun habe.« Moritz wollte wieder einlenken, aber die Lotte schmiss die Türe hinter sich zu und riegelte ab. Da nahm der Interimskaiser Hut und Stock und ging in den Goldenen Löwen, aß sein Abendbrot unter Zähneknirschen, verabschiedete sich von Käseberg, Mollerkuchen und einigen Ratsherren in sehr kurzen, eiligen Worten und fuhr, als es dunkel geworden war, mit dem Hofzuge nach Ulalaipu. Den ganzen Hofzug ließ Herr Wiedewitt illuminieren, auch oben über den Waggondächern, mit roten, blauen und grünen Flammen. Und elektrische Scheinwerfer ließ er aufleuchten, dass der Zug wie ein Lichtgespenst durch die Nacht dahin sauste. Kapitel 21 Der verzweifelte Staatsrat. Die Rechtszentrale in den sieben Türmen am Schwantow-Fluss hatte sich natürlich sofort der ganzen Kaiserangelegenheit bemächtigt, und fast in jeder Tagesstunde liefen ein paar Broschüren beim Staatsrat in Ulaleipur ein. Und in den Broschüren wurde des Kaisers Tat hochherzig und bewunderungswürdig genannt, und nur zwei oder drei Autoren hatten die Tat des Kaisers, der, um die Abtrünnigen in der Stadt Schilda zurückzuführen, in den alleinselig machenden Schoß des Volksgeistes Oberbürgermeister von Schilda geworden war, für eine nicht ganz der Rechtsauffassung aller entsprechende Tat befunden. Dagegen war der Staatsrat überall sehr schlecht weggekommen, indem man in den Broschüren durchweg behauptete, dass auch ein Mitglied des Staatsrates Oberbürgermeister von Schilda hätte werden können. Dass der Oberbürgermeister Wiedewitt zum Interimskaiser ausgerufen worden war, das wurde durchweg dem Staatsrate in die Schuhe geschoben. Der hätte für eine geeignete Stellvertretung bei Zeiten tätig sein müssen. Dass der Kaiser den Oberbürgermeister zum Stellvertreter gewählt, das wurde dem Kaiser gar nicht übel genommen. Er sei eben durch den Staatsrat schwer gereizt worden. Kurzum, der Staatsrat hatte alles auszubaden. Und es war nur natürlich, dass er sich in geradezu grenzenloser Verzweiflungsstimmung befand. In 14 Tagen waren 87 Broschüren über den merkwürdigen Vorfall erschienen. Es gab nur einen Trost für den Staatsrat. In keiner Broschüre wurde zugegeben, dass das neue Regiment eine einschneidende Veränderung im Staatshaushalte zur Folge haben könnte. Es gingen sogar einige Autoren am Schwantuflusse so weit, die ganze Angelegenheit als nicht sehr wichtig hinzustellen. Das beweise schon, sagten sie, die kleine Anzahl der Broschüren, bloß 87, während doch im letzten Jahre 43 andere Rechtsfälle mehr als 150 Broschüren zur Folge gehabt hätten. Aber der Staatsrat war in Verzweiflungsstimmung. Kapitel 22. Der Leuchtturm. Der Kaiser Philander wurde als Herr Bartmann in den Lotsenzimmern des großen Leuchtturms sehr freundlich empfangen. Der Leuchtturm hieß der Große, der großen Molen und des umfangreichen Unterbaus wegen. In den Lotsenzimmern hörte man die donnernde Brandung nur wie ein fernes Geräusch, da überall doppelte Doppelfenster angebracht waren. Hinter das Leben der Utopianer wollte der Kaiser kommen, und es schien ihm nun als erste Aufgabe, an verschiedenen Punkten seines Reiches festzustellen, wie die vielen Wohlfahrtseinrichtungen auf die Utopianer wirkten, ob sie noch immer als wohltuend empfunden wurden und ob sie ausreichten, das Leben in Utopia als einigermaßen glücklich erscheinen zu lassen. Die Bequemlichkeitseinrichtungen hatten den denkbar größten Grad von Vollkommenheit erreicht, und nun fragte der Kaiser zunächst, so als wenn er bloß studienhalber reise, wie die Lotsen über die Bequemlichkeit dächten. Und das sagte denn ein Alter gleich sehr unwirsch: »Lieber Herr, die Bequemlichkeit ist für unseren Stand eine recht bedenkliche Sache. Früher gingen die jungen Leute mit Vergnügen ins Rettungsboot. Heute muss man schon Zwangsmaßregeln gebrauchen. Die Jugend wird durch gutes Essen und Trinken, durch Fahrstühle, vortreffliche Betten und all den übrigen neuzeitlichen Luxus so verwöhnt, dass wir viele Bequemlichkeitsdinge wieder hinausbringen mussten. Die gute alte Zeit hatte doch mit ihrer einfachen Lebensart sehr viele Vorzüge.« Der Kaiser war ganz sprachlos, aber er sah ein, dass der Alte wohl Veranlassung hatte, zu klagen. Die anderen Lotsen stimmten dem Alten sämtlich bei. Es wurde Grog getrunken, und der Herr Bartmann ließ sich Seegeschichten erzählen, sprach nicht viel und dachte sich sein Teil. Er wollte noch über die vorzügliche Rechtspflege in Utopia sprechen, aber ihm schnürte was die Kehle zu, und er ging bald in sein Zimmer und versuchte zu schlafen. Mit dem Schlafe ging es aber nicht, es war nur ein halber Schlaf. Aus dem Meere, das unten brauste und krachte, stiegen immer wieder bleiche Gestalten heraus, die immerzu leise flüsterten. Und das klang wie eine Anklage und schließlich wie ein Fluch auf die Bequemlichkeiten der verwöhnten Utopianer. Wären die Lotsen, sagte eine Gestalt dicht neben dem Bette des Kaisers, nicht so saumselig gewesen, ich wäre noch am Leben. Der Kaiser steckte seine Kerze an und rieb sich die Augen. Er war ganz allein. Unten tobte die Brandung des Meeres wie in weiter, weiter Ferne, murmelnd. Und der Orkan brauste vor den Fenstern, dass ein leises Pfeifen und Knallen zu hören war. Die Fenster klirrten. Der Kaiser schlief ein. Die Kerze beleuchtete das Gesicht des Schlafenden, in dem die scharfen, feinen Züge mit dunklen Schatten erschienen. Das Profil des Gesichtes lag als Schattenbild an der Wand. Kapitel 23 Die Zeitungen. Am nächsten Morgen saß der Herr Bartmann im Lesezimmer der Lotsen und las die neuesten Zeitungen. Das Lesezimmer machte den Eindruck eines Bibliothekssaales, und die Möbel ließen an Behaglichkeit und künstlerischem Schliff nichts zu wünschen übrig. Jede Ecke und jede Kante war anders und voll intimster Reize, so daß man sich auf jedem Stuhle so recht zu Hause fühlte. Alles glänzte wie neu und wirkte doch gleichzeitig wieder so alt wie eine alte Handschrift. Ein Lotse, der dienstlich abgerufen wurde, rief ärgerlich: Gerade jetzt, bei diesen Zeitungsberichten über Schilda. Aber er ging, und der Kaiser las weiter von Schilda. Im alten Staatsblatt stand unter anderem: Es lässt sich immerhin die Frage aufwerfen, ob der Kaiser von Utopia berechtigt war, für ein ganzes Jahr seine hohe Stellung aufzugeben, bloß um die verirrten Schildbürger wieder auf den rechten Pfad zu bringen. Der Kaiser ist nicht nur dazu da, im Volke ein juristisches Gleichgewicht herzustellen. Die 50 Stimmen, die er allein den 100 Stimmen seines Staatsrats gegenüberzustellen vermag, sind nicht bloß für die Rechtsfragen da. Er soll auch, und dazu ist er in erster Linie hochstehender Volkskaiser, in allen Lebensfragen seines Volkes eine entscheidende Führerrolle in Anspruch nehmen. Er soll dem Volke neue Bahnen eröffnen und immer da tätig sein zum allgemeinen Wohle. Er soll auch ein Anreger sein. Herr Bartmann lächelte und las in einer anderen Zeitung: Die anregende Haltung des Kaisers, die vom alten Staatsblatte so angelegentlich empfohlen wird, wird der Kaiser als Oberbürgermeister von Schilda am allerbesten zur Geltung bringen. Es ist doch nur natürlich, dass gerade die etwas komische und durchaus peinliche Lage der Schildbürger zu sozialen Anregungen gerade genug Veranlassung gibt. In seiner neuen Position als Oberbürgermeister wird der Kaiser sicherlich eine große Anzahl von Verhältnissen, die der Verbesserung bedürfen, kennenlernen. Und Schilda ist uns allen ein Dorn im Auge. Schilda muss verbessert werden. Und die Dinge, die in Schilda verbesserungsbedürftig erscheinen, werden ihre Schatten über das ganze Kaiserreich werfen. Warten wir ab, was der Kaiser in Schilda tut. Herr Bartmann sah jetzt sehr ernst aus, und es ging ein feierlicher Zug über sein Gesicht. Und er dachte an die Schatten der vergangenen Nacht. Die Kerze hatte große Schatten oben an die Zimmerdecke gebracht. Und die bleichen Gestalten des Meeres gingen durch die Schatten an der Zimmerdecke durch. Und des Kaisers Züge wurden plötzlich hart. Er stand auf und ging mit festen Schritten hinaus, auf die Galerie. Dort hörte er das Meer ganz laut hinauftrönen. und unten schäumten an den Klippen die hohen Wellen. Kapitel 24 – Der spaßende Oberlotse. Nach dem Mittagessen, das der Herr Bartmann an der großen Lotsentafel einnahm, gab's ein sehr gemütliches Plauderstündchen. Herr Bartmann fragte nach den persönlichen Verhältnissen der einzelnen Herren und motivierte seine Frage dadurch, dass er sich den Anschein gab, als reise er im Auftrage der großen Rechtszentrale am Schwantowfluss. Und so bekam er sehr viele offene Antworten. Doch die Antworten, die Herr Bartmann erhielt, genügten ihm immer noch nicht. Er hätte hauptsächlich gerne eine Schilderung des Fantasielebens der Herrn Lotsen gehabt und sprach demnach sehr oft und mit Wiederholungen von dem Inneren des Menschen. Und dass der Mensch doch nicht bloß ein äußeres Leben führe. Er meinte, die Natur, die uns umgibt, ist doch eigentlich nur ein großes Sinnbild für uns. Was wir äußerlich in uns aufnehmen, wird zu Mist. Und wir selber werden auch etwas, was als Dünger verwandt werden kann. Unser äußeres Leben geht zugrunde, aber alles, was wir innerlich empfinden und verarbeiten, was wir, geleitet von dem großen Volksgeiste, als eine Lebenswille schaffen, das geht nicht so zugrunde wie das Äußerliche, ist nicht so flüchtig wie eine Meereswille. Von dem, was die Herren innerlich in sich haben, von dem möchte ich gerne etwas wissen. Nun, meinte da der Oberlotse, was werden wir in uns haben? Was wir gegessen haben, werden wir in uns haben. Da lachten alle. Aber der Kaiser lachte nicht. Er verließ den großen Leuchtturm und begab sich in seinen Luftwaggon. Kapitel 25 Schilda und Ulla Leipo. Die Lotte Wiedewitt schrieb an ihren Gatten nach langen wirtschaftlichen Auseinandersetzungen am Schlusse ihres ersten Briefes. Soweit ist hier eigentlich wieder alles beim Alten. Die roten und gelben Tuchstreifen sind wieder fortgebracht und jeder macht hier wieder seine alten Dummheiten, manchmal auch neue dazu. Viel Gescheites kommt dabei nicht raus. Der Kaiser, der jetzt hier deine Stellung einnimmt, lässt sich fast gar nicht sehen. Man sagt, er schreibe immerzu Rechnungen aus. Aber ich glaube das nicht. Schreib mir bald, wie es dir geht, in deiner neuen Position. Es hat mir sehr leid getan, dass ich bei deiner Abfahrt wieder so heftig wurde. Aber du warst doch die Veranlassung. Wir sind ja von all den vielen Sorgen so nervös geworden. Hoffentlich wird jetzt alles besser. Die Nachbarn glauben das auch. Schreibe bald. Viele Grüße aus Schilda, ich bin deine Lotte. Der Kaiser, der ja nicht der Kaiser, sondern der Herr Sebastian war, schrieb natürlich keine gewöhnlichen Rechnungen aus. Darin hatte die Lotte Wiedewitt ganz recht. Der Herr Sebastian rechnete sehr viel hinter verschlossenen Türen. Aber diese Rechnungen waren wissenschaftlicher Natur. Der Herr Sebastian arbeitete an einer neuen Erfindung, die mit Kanonen einen Warentransport arrangieren sollte. Die Waren sollten mit Kanonen geschossen werden. Und es handelte sich darum, die Fangapparate so zu konstruieren, dass sie die Geschosse auch dann auffingen, wenn ein stärkerer Wind die Bahn ein wenig veränderte. In Ulla Leipu war man natürlich nicht wenig erstaunt, als man immer noch nichts von den Taten des neuen Oberbürgermeisters hörte. Man zerbrach sich den Kopf über das zurückgezogene Leben des Kaisers, konnte aber nichts herausbekommen, da die Schildbürger ganz vernarrt in ihren kaiserlichen Oberbürgermeister waren und ihn ganz ungestört ließen, natürlich in der Annahme, dass ihr neues Oberhaupt nur über das Seelen- und Leibesheil der Schildbürger nachdächte. Die Rechnungen des Herrn Sebastian kamen den Schildbürgern als nationalökonomische Rechnungen vor. Auch der Herr Moritz Wiedewitt lebte in Ulalaipu in der ersten Zeit sehr zurückgezogen. Und auch er arbeitete an großen Rechnungen. Diese aber waren nationalökonomischer Natur und betrafen die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Schilda. Der Interimskaiser Moritz wollte seine Position zum Besten seiner Mitbürger ausnützen. Er dachte aber keineswegs an die innerlichen Schäden der Einwohner Schildas, sondern an ihr äußerliches Leben, dem natürlich sehr viel abging, da Schilda wirtschaftlich vom Kaiserreich Utopia losgelöst war und keinen Anteil mehr haben sollte an all den vielen Wohlfahrtseinrichtungen des Kaiserreichs. Der Staatsrat kam oft zusammen und die öfteren Zusammenkünfte brachten allmählich eine heitere Stimmung hervor. Man beglückwünschte sich, dass wenigstens kein Unsinn gemacht wurde, weder in Schilda noch in Ulalaipu. Die Bewohner der Residenz schienen äußerlich von dem Thronwechsel kaum Notiz zu nehmen. Die Staatsverhältnisse waren ja nach allen Richtungen so gesichert, dass einschneidende Veränderungen nicht denkbar schienen. Doch die Neugierde wuchs, und man war denn doch einmal gespannt, was nun werden würde. Man glaubte schon, der Kaiser würde in Schilda allmählich wieder den alten Volksglauben aufrichten, aber die Priester schüttelten dazu den Kopf und erklärten, dass sie doch ganz allein berufen wären, einen derartigen Umschwung in der religiösen Lebensauffassung zu bewirken. Andererseits betonte man des Öfteren die verbohrte Hartnäckigkeit der Schildbürger, die ein für allemal erklärt hatten, dass sie sich aus dem Volksgeiste nichts machten und durchaus ihr eigenes Leben unabhängig vom Volksgeiste führen wollten. Und das war in Schilda immer noch so. Und die Neugierde wuchs. Die Neugierde wuchs auch in Schilda. Man wachte auch in Schilda jeden Morgen mit dem Gedanken auf, was wird geschehen? Aber es geschah nichts. Die Zeitungen schwiegen sich aus oder setzten leere Vermutungen in die Welt. Der Herr von Müllerkuchen sagte schließlich zu seiner Frau, »Wenn jetzt nicht bald ein Erlass kommt, so befürchte ich, dass alles beim Alten bleibt.« Herr von Müllerkuchens Frau hielt das nicht für so unwahrscheinlich. Kapitel 26 – Der Antiquar. Der Kaiser fuhr nun als Herr Bartmann mit fieberhafter Schnelligkeit durch sein Kaiserreich und studierte Land und Leute in der ihm eigentümlichen Art. Der Herr Bartmann erregte überall ein beträchtliches Aufsehen, aber nicht des sebastianischen Luftfahrzeuges wegen. Luftwagen gab's in Utopia recht viele. Es war das Benehmen des Herrn Bartmann den Utopianern so auffällig. Der fremde Herr fragte so viel. Und das kam allen so neu, ungewöhnlich und auch ein bisschen anstößig vor. Und die Antworten, die man dem Herrn Bartmann gab, klangen sehr bald recht spöttisch, so dass der Fragesteller vorsichtig wurde und seine Taktik änderte. Er sah ein, dass er sich verdächtig gemacht hatte und gab nun plötzlich vor, dass er eigentlich Sammler sei. Aber nicht ein einseitiger Sammler, vielmehr einer mit sehr vielseitigen Interessen. Und auf diese Weise machte er, ohne dass es auffiel, die Bekanntschaft des Herrn Zitronenthal, der als berühmter Antiquar ein großes und dabei sehr intim gehaltenes Museum sein eigen nannte. Und Herr Bartmann setzte Herrn Zitronenthal sehr bald auseinander, was er eigentlich zu sammeln wünschte, und sprach demzufolge so: »Ich möchte Raritäten geistiger Art sammeln, solche, die sich scharf abhoben vom Allgemeinen und eigensinnig ganz aparte Ziele verfolgten, Ziele, die es zu ihren Zeiten noch nicht gab, kurzum, die Fantasieprodukte der bizarrsten Naturen.« »Aha«, versetzte rasch Herr Zitronenthal, »wenn ich nicht irre, so wollen Sie die Ahnengalerie des modernen Schilda. Der Herr Bartmann errötete und fürchtete, sich verraten zu haben, und änderte deswegen abermals den Kurs und meinte ganz harmlos lächelnd: »Nicht so, nicht so. Ich möchte bloß wissen, wie sich der Volksgeist, dem wir göttliche Verehrung entgegenbringen und gegen den ich gar keine Opposition wage, wie sich dieser Volksgeist in den feiner organisierten Vertretern des Volkes in früheren Zeiten offenbarte. Auf diese Wissbegierde allein basiert meine ganze Sammelkunst. Mir ist so, als müsste ich etwas Altes sammeln, wenn ich die Quintessenz und das Allerfeinste der menschlichen Natur kennenlernen will.« »Ganz auf dem richtigen Wege, Herr Bartmann«, versetzte der Antiquar einfach. »Sie wollen alte, recht abenteuerliche Manuskripte, vielleicht Märchen oder sogenannte Utopien. Ganz richtig, sowas kann man im Kaiserreich Utopia wohl sammeln. Ich habe sehr viel davon, auf kostbaren alten Blättern. Ja, das nennt man wohl Erinnerungskunst, was Sie da sammeln wollen. Im Alten steckt die ganze Seele der Menschheit. Zum Alten zieht es uns immer wieder hin, wenn wir in der Gegenwart nicht das finden, was unserer Sehnsucht Genüge tut. Das weiß ein Antiquar. Und ich verstehe Sie, Herr Bartmann, und schätze Sie.« Der Antiquar blickte den Kaiser mit feuchten Augen lächelnd an, doch der sagte hastig: »Wie wär's aber, wenn ich noch weitergehen möchte? Kennen Sie nicht vielleicht Verhältnisse, in denen das Alte in die Gegenwart gesetzt ist und dort greifbar vor uns steht und ganz lebendig ist? Sehen Sie, gerade das Lebendige möchte ich, das Lebendige.« Herr Zitronenthal runzelte die Stirn, stand auf und ging auf seinen alten Teppichen ein paar Mal auf und ab und sagte dann bestimmt: »Herr Bartmann, Sie sind doch kein echter Sammler, aber ich kann Sie in einer befreundeten Familie einführen, wo Sie wohl das finden werden, was Sie suchen, obschon ich gestehen muss, dass ich nicht ganz klar Ihre Ziele erkenne.« »Wir werden uns schon allmählich verstehen«, sagte der Herr Bartmann. Und sie gingen zusammen zu der dem Herrn Zitronenthal befreundeten Familie. Kapitel 27 Die Familie. Es lag etwas Weiches und etwas Schlichtes in dem kleinen Zimmer, das der Kaiser mit dem Antiquar betrat. Und weich und schlicht war auch die Art, in der die beiden Herren von der Familie in dem kleinen Zimmer empfangen wurden. Im Nebenzimmer hörte man leise Klavier spielen. Alte, sehr einfache Musik, die im Kaiserreich Utopia immer mehr in Vergessenheit geriet. Der Hausherr hatte einen grauen Bart und sehr treuherzige Augen und langsame Bewegungen, und seine Frau war ganz ebenso. Und man sprach von der alten Zeit, und die beiden Töchter des Hauses mussten alte Silbersachen und altes Porzellan, alte Ledersachen und alte Stickereien, alte Holzschnitzereien und alte Elfenbeinarbeiten, alte Bücher und alte Zeichnungen herbeitragen und zeigen. Und dabei unterhielt man sich mit dem Kaiser, als wäre er ein alter Freund und schon mit allen alten Dingen so vertraut. Und es gefiel dem Herrn Bartmann alles, was er sah, und auch alles, was er hörte. Und er sprach mit der alten Dame des Hauses von der Seele der Menschheit, und dass die doch gerade in den alten Sachen stäke. Aber auch, meinte er, hinter den alten Sachen steckt noch mehr, als man so sieht. Und das wurde lebhaft auch von den beiden Töchtern bejaht. Alle waren eifrig bemüht zu beweisen, wie lebendig die alten Möbel und die alten Schmucksachen seien. Man erklärte sich die alte intime Symbolornamentik, betonte die Wichtigkeit, der immer wiederkehrenden Motive, lobte die alten, gedämpften Farben, das Abgegriffene, das Altväterliche und besonders immer wieder die alten Ornamentmotive, die Rosetten, Kränze, Blumenschüsseln, die alten Schnörkel und die alten Kronen. Und der Herr Bartmann hatte das Gefühl, als versinke er in all diesem Plunder, und als er beim Abendbrot bemerkte, dass er beinahe das Alte ganz lebendig vor sich fühle und von den Eindrücken seiner Kindheit plauderte und diese mit all den alten Sachen in Verbindung brachte und immer wieder betonte, dass man so zwischen alten Sachen in einer ganz anderen Welt lebe und dass man diejenigen, die so zwischen alten Sachen in einer anderen Welt leben, ja nicht stören und sie durch nichts herausreißen dürfe, da glaubten alle, dass Herr Bartmann das Ziel seiner Wünsche erreicht hätte. Und die alte Dame des Hauses ließ den Ältesten Wein bringen und dachte dabei gleichzeitig an ihre älteste Tochter und hörte zuweilen gar nicht ordentlich auf das, was gesagt wurde. Und es schien dem Kaiser so, als versinke er in eine weiche, schlichte alte Zeit. Und das Klavierspiel der ältesten Tochter vermehrte dieses Gefühl des Versinkens immer mehr, so daß der Gast ganz schweigsam wurde. Wie aber der Herr Bartmann einen Augenblick mit Herrn Zitronenthal allein war, warf er plötzlich hart den Kopf zurück und machte mit einem Ruck alle seine Glieder ganz straff und sagte leise, aber bestimmt: »Herr Zitronenthal, jetzt müssen wir unbedingt ein Glas Bier zusammentrinken.« Der Antiquar stimmte natürlich zu, und ihm war dabei so, als hörte er in der Ferne eine alte, utopianische Hochzeitsmusik. Es war aber eine Sinnestäuschung. Zum Abschiede bat der Herr des Hauses seinen neuen Gast doch eine alte Schnupftabakdose, eine sehr feine Silberarbeit mit Emaille-Miniaturen, zum Andenken anzunehmen. Und der Kaiser musste das Geschenk schon annehmen, und er verabschiedete sich von den beiden Alten und den beiden Töchtern mit den dankbarsten Worten, so daß die vier gar nicht ahnten, wie weit fort die Gedanken ihres Gastes waren. Draußen zog der Kaiser die Stirn in der Mitte zusammen und rollte mit den Augen. Ende von Abschnitt 3.